ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Hörspiel-Highlights, mit wundervollen Klassikern aus den staubigen Magnetophonband-Kellerarchiven der ARD-Kulturwellen. In dieser Kein-Mucks-Ausgabe kommen wir unserem Vorspann, den Sie gerade eben mal wieder gehört und hoffentlich nicht übersprungen haben, auf die Schliche. Viele von Ihnen haben uns tatsächlich geschrieben und immer wieder gefragt, wer ist denn Otto Schlünzel? Wer hat Tante Hedwig erschossen? Wir wissen nicht, zu welchem Krimi diese Sätze gehören. Das freut die Kein-Mucks-Redaktion und mich natürlich. Denn tatsächlich speist sich unsere bekloppte Eröffnungskollage zum großen Teil aus dem Hörspiel, das wir Ihnen gleich in voller Länge, in voller Pracht vorspielen. Wo stammt es her? Hier ist der Norddeutsche Rundfunk mit seinem ersten Programm. Richtig, aus dem NDR. Und damit ist klar, was jetzt kommt. In unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter hören Sie heute die 23. Folge. Die Jagd nach dem Täter, die Superkrimiserie aus Hamburg. Und wie immer muss ich schnell dazu sagen, dass es nur vor Folge 23 eine Ansage gab und dass es sogar 126 Folgen insgesamt waren. Die 105. heißt Schuss in der Nacht. Und um die geht es. Wie immer bei Die Jagd nach dem Täter ist jeder Hörspielfall kurz und bündig, in sich abgeschlossen und temporeich. Im Februar 1957 lief die Serie zum ersten Mal. Die frühen Ausgaben basierten noch auf echten Fällen aus den Polizeiakten aus aller Welt. Aber im Juli 1962, als Schuss in der Nacht im ersten Programm des NDR zur Ursendung kam, standen längst frei erfundene Geschichten auf dem Spielplan. Es geht um einen Mord. Die Besetzung der vielen Hörspielkrimis war ein Who is Who des Nordens. Hier ermittelt beispielsweise der uns gut bekannte Hans Petsch. Der Tod erfolgte durch Erstechen. Die Stiche wurden mit großer Gewalt von schräg oben geführt. Keine sonstigen Verletzungen. Tatmotiv, Opfer und Täter unbekannt. Na, das ist ja eine ganz schöne Nuss. Und neben Hans Petsch assistierte Hans Lothar. Die Kommissare, Polizisten, Sergeants und Inspektoren hielten die vielen Fälle zusammen. Keiner von ihnen hatte eine eigene Identität. Kein Privatleben, kein Mutterwitz, keine Macken. Auf die Jagd nach dem Täter begaben sich Folge für Folge, Fall für Fall zwar andere Kommissare, aber immer wieder dieselben Darsteller. Der Regisseur S.O. Wagner, der die meisten Episoden inszenierte, suchte bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler zusammen, die dem NDR-Radiopublikum schon vertraut waren. Kommissar Dubois, wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Das ist mein Assistent Nico. Das ist der Rekordhalter. 42 Mal spielte er mit, meist den Kommissar, natürlich Helmut Peine. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wann haben Sie die Leiche entdeckt? Alle NDR-Radiokommissare hatten solche Standardtexte drauf. Mich lässt dieser Fall nicht los. Etwa auch hier unser ewiger Herbert Steinmetz. Ich habe mir die Akten Smith vom Archiv geben lassen und den Fall noch einmal studiert. Oder Richard Laufen. Der Tod ist sofort eingetreten. Schlag mit stumpfem Gegenstand. Oder Gerd Martinsen. Darauf kann ich keine Rücksichten nehmen. Wer sich gegen das Gesetz vergeht, muss bestraft werden. Oder Lothar Grützner. Dann scheint mir das doch eine etwas rätselhafte Geschichte zu sein. All diese Schauspieler sind Ihnen, die Sie kein Mucks regelmäßig verfolgen, schon bekannt. Doch es gab auch Ausnahmeermittler. Darsteller, die nur einmal Kommissar spielten und damit zugleich nur ein einziges Mal in den immerhin 126 Die Jagd nach dem Täter-Krimis dabei waren. Polizei, aufmachen! Hier zum Beispiel Arnold Marquis. Der tauchte eigentlich nie in Hamburg-Krimis auf. Haben Sie am Donnerstag noch irgendjemanden hierher bestellt? Denn er war Berliner. Genauer gesagt ein sehr berühmter Berliner Synchronsprecher, dessen rauchiges Organ man aus dem Kino kannte. Sie wollen uns doch nicht vormachen, dass Sie davon noch nichts wissen. Von 1960 stammt diese Die Jagd nach dem Täter-Folge. Marquis ist also eine Art Special Guest. Meine Herrschaften, diese Zusammenkunft mag Ihnen etwas ungewöhnlich erscheinen, aber ein ungewöhnliches Verbrechen zieht hin und wieder eben eine ungewöhnliche Art der Aufklärung nach sich. Er war die deutsche Stimme von John Wayne, Robert Mitchum, Richard Widmark und vielen anderen. typischer Klange in späteren Jahren. Ja, wozu ist man schließlich Kommissar und hat einen so lieben, treuen Helfer wie dich, der einem die grobe Arbeit abnimmt? Ja, jetzt haben sie ihn erkannt. Das ist Marquis 1970 in einem anderen Hörspiel. Nochmal zum Vergleich, 10 Jahre vorher klang er noch so. Sie werden uns einige Erklärungen geben müssen, was den Giftmord an Dr. Caillot betrifft, Herr Adamowski. Arnold Marquis. 1961 hatte ein ganz anderer Schauspieler einen einmaligen Auftritt in Die Jagd nach dem Täter. Hier ist er. Ja, hier Inspektor Burns. Was ist denn? Wieder ein Berliner, aber der war ein Ufer- und Theaterstar. Ich fürchte, da ist nicht mehr viel zu machen, Doktor. Das ist tatsächlich Bernhard Minetti. Also, ein Unfalldoktor. Dieser Bernhard Minetti konnte alle klassischen Theaterrollen. Goethe, Schiller, Shakespeare. Kriminalpolizei. Ich bin Inspektor Burns. Entschuldigen Sie, die späte bzw. frühe Störung. Eine ganz ungewöhnliche, manchmal ungelenke Stimme. Ja, wir haben es also hier mit einem geschickt als Unfall getarnten Mord zu tun. Inspektor? Na, Miller, Sie bringen uns hoffentlich gleich einen Täter mit. Man musste sich fast wundern, was machte dieser Mime bloß bei Die Jagd nach dem Täter? Das ist die Frage, die wir erklären müssen. So, und das ist nun der Kommissar in unserem Hörspiel-Krimi Schuss in der Nacht. Wo waren Sie? Und dem haben sie wirklich die besten Sätze gegeben. So einen hier. Wo waren Sie gewesen? Oder so einen. Woher kamen Sie? Und natürlich. Naja, wir werden sehen. Der beste Mann, den sich Die Jagd nach dem Täter jemals geleistet hat. Kommissar Ambacher aus Karlsruhe. Aber Heinz ist tot. Ihr Bruder Heinz ist also tot. Und den spielte ein gewisser Peter Mosbacher. Kennen Sie diesen Mann? Peter Mosbacher war Jahrgang 1912. Von allen Special Guests ist es in seinem Fall unerklärlich, warum auch er nur einmal bei Die Jagd nach dem Täter dabei war. Denn Mosbacher war schon ein Stammrundfunksprecher des NWDR, dem Vorläufer des NDR. Allein zwischen 1945 und 50 wirkte er in über 60 Hörspielproduktionen dieses Senders mit. Wir brauchen Beweise. Mosbachers Gastauftritt in Die Jagd nach dem Täter ist sehr speziell. Er spricht seinen Kommissar so schneidig, als wolle er mit seiner Stimme Panzerglas durchschneiden. Dabei schrammt die Folge knapp an der Parodie vorbei. Aber die Story sitzt, das Timing und die Besetzung ist wieder einmal erlesen. Die NDR-Veteranen Ulrich Matschos, Joachim Wolf, Richard Laufen und Erwin Linder sind dabei. Und die Schauspielerin Antje Meestern, die einzige Frau im Cast. Und ihre erstaunlich modern anmutende Stimme erdet diesen Herrenkrimi mühelos. Ein Schuss fehlt im Magazin. Schuss in der Nacht. Oder wie ich sage, wer ist Otto Schlünzel? Es geht los. Ein Krimi von Maria Lamball, 1962 aufgenommen, in der Regie von S.O. Wagner. Und über Peter Mosbacher erzähle ich Ihnen nachher noch was. Gute Unterhaltung. Das war doch ein Schuss. Ja, Fräulein Christine. Im Zimmer meiner Tante brennt noch Licht. Kommen Sie! Ja. Mein Gott. Oh Gott, das ist ja grauenvoll. Ich bin es, Christine. Professor, etwas Entsetzliches ist passiert. Tante Hedwig ist... Ich komme sofort, Christine. Die technische Abteilung soll sofort an die Arbeit gehen, Herr. Ja, Kommissar. Sehen Sie, Kommissar, die Tür hier steht offen. Sie führt auf die Terrasse hinaus. Der Täter könnte also aus dem Park hereingekommen sein. Ja, das festzustellen überlassen wir am besten der technischen Abteilung, Inspektor. Der Wandtresor steht halb offen. Ob da was fehlt, wird sich herausstellen. Und durchwühlt ist nichts. Nur die Schreibtischschublade ist herausgezogen. Lassen Sie uns erst einmal nach nebenan in die Halle gehen. Der Gendarm Borm hat auf meine Veranlassung alle, die wir zunächst vernehmen müssen, dorthin bestellt. Kommen Sie. Ja. Meine Herrschaften, leider ist der Anlass, der uns zu Ihnen ins Gutshaus führt, nicht dazu angetan, Ihnen einen guten Morgen zu wünschen. Sie haben es erfahren, in der vergangenen Nacht ist Frau Hedwig Carossa erschossen worden. Ich möchte Sie kurz einiges fragen, um mir zunächst einmal ein ungefähres Bild von der Sache machen zu können. Fräulein Christine Carossa? Ja? Sie waren die Erste, die Tote fand. Ja, Herr Kommissar. Das heißt, beinahe gleichzeitig mit mir ging der Diener Alphonse hinein. Wir kamen beide zu gleicher Zeit angestürzt, als wir den Schuss hörten. Und welche Zeit war das? Kurz nach 22 Uhr. Einige Minuten bevor der Schuss fiel, schlug die Standuhr hier in der Halle. Ich hörte das in meinem Zimmer. Sind Sie der Diener, Alphonse? Ja, Herr Kommissar. Wo waren Sie, als der Schuss fiel? Ich kam durch die Vorhalle und traf dort mit Fräulein Christine zusammen. Sie kam die Treppe herunter und fragte mich, das war doch ein Schuss. Und dann stürzte sie auf die Tür dort zu, denn im Zimmer von Frau Carossa brannte noch Licht. Ich trat gleich hinter Fräulein Christine ins Zimmer. Na dann? Ich rief in meiner Bestürzung sofort Professor Niebelschütz an. Professor Niebelschütz? Ist der Herr anwesend? Ja, hier, Herr Kommissar. Sie kamen auf den Anruf von Fräulein Carossa hin sofort ins Gutshaus? Ja, ich wohne ja nicht weit. Wie weit? Eine knappe halbe Stunde. Ich war übrigens gerade nach Hause gekommen, nur noch im Mantel, als der Anruf kam. Wo waren Sie gewesen? Hier, im Gutshaus. Ich habe mit Frau Carossa Schach gespielt. Das taten wir öfter. Und wann verließen Sie Frau Carossa? Es kann gegen 9:30 gewesen sein. Hat jemand Sie gesehen, als Sie das Gutshaus verließen? Alphonse schloss hinter mir ab. Herr Professor, fiel Ihnen bei Frau Carossa etwas Besonderes auf? War sie unruhig, verändert gegen sonst? Sie war ganz besonders heiter, möchte ich sagen, und lachte viel, zumal sie jede Partie gewann. Sie meinte, sie hätte eben ihren Glückstag. Sie haben auch die Polizei benachrichtigt. Ich setzte mich sofort mit unserem Ortsgendarmen, Herrn Born, in Verbindung. Er hat dann gleich bei Ihnen in Karlsruhe angerufen. Sind Sie hier gut bekannt? Ich bin ein alter Freund des Hauses. Ich hielt es für meine selbstverständliche Pflicht, Fräulein Christine beizustehen. Wen fanden Sie im Zimmer vor, als Sie zum zweiten Mal an diesem Tag ins Haus kamen? Alphonse ließ mich herein. Und im Zimmer befanden sich Fräulein Christine und der Gärtner Ebner, als ich eintrat. Wann war denn der Gärtner gekommen, Frau Carossa? Der wohnt doch nicht im Herrenhaus. Nein, im Gärtnerhaus. Es liegt am Park, ja. Ebner war eigentlich gleich da. Ich meine, er kam sofort, nachdem wir meine Tante aufgefunden hatten. Von woher kam er? Durch die Terrassentür? Die war doch offen. Ja, ich klingelte an der Haustür. Alphonse machte mir auf. Ich hatte draußen den Schuss gehört und sah, dass die Terrassentür halb offen stand. Es fiel Ihnen sofort auf, dass die Tür offen stand? Ja, ich habe abends die Fenster und Türläden von außen zu schließen. Ich achte immer darauf, dass alles sorgfältig verschlossen ist, bevor ich mich hinlege. Und ich wusste, dass ich auch die Läden an der Terrassentür geschlossen hatte. Ja, diese Läden lassen sich doch, wenn ich recht unterrichtet bin, nur mit einem besonderen Schnepper von außen öffnen oder von innen mittels eines Fensterregels. Ja, Kommissar. Und ausgerechnet gestern Abend waren Sie noch auf? Und dann schnappten Sie das frische Luft im dunklen Park und entdeckten dabei sofort, dass da eine Tür nicht geschlossen war? Es war windig und die Tür klappte. Außerdem wurde ich dadurch aufmerksam, dass ein heller Lichtstreifen auf die Terrasse fiel. Und aus der Tür wehte eine Gardine. Und Sie kamen nicht auf die Idee, Tür und Fensterladen zu schließen? Ich hatte Angst. Seltsam. Um diese späte Stunde waren Sie alle, die Sie hier versammelt sind, noch angezogen und liefen irgendwo in der Nähe herum. Wird hier immer so spät zu Bett gegangen? Auf dem Lande pflegt man doch für gewöhnlich früh aufzustehen und geht deshalb auch gern früh schlafen. Wie wir feststellten, hat das übrige Gutspersonal, das im Seitenflügel wohnt, geschlafen und nichts gehört und gesehen. Woher kamen Sie, Alphonse, als der Schuss gefallen war? Alphonse kann aus dem Keller. Ja, ich wollte mir noch ein Buch aus der Bibliothek holen. Ich schlafe schlecht und habe dann gerne etwas zu lesen. Ach, liegt bei Ihnen die Bibliothek im Keller? Frau Carossa, als Sie doch aus dem Keller kommen, wie Sie hören. Ja, ich wollte... Sie wollten sich noch einen guten Tropfen besorgen. Na ja, sagen Sie es schon. Ja, Herr Kommissar. Na also, warum nicht gleich? Herr Ebner? Ja? Sie waren im Park, als der Schuss fiel. Was machten Sie denn dort um diese Zeit? Ja, ich, Ich war schon beim Zubettgehen, als mir einfiel, dass ich vergessen hatte, das hintere Parktor abzuschließen. Das ist ja sonst nicht so gefährlich, wenn der Hund im Garten ist und frei rumläuft. Hm. Der lässt keinen Fremden auf unser Grundstück. Aber wo der gestern Abend eingesperrt werden musste, war mir das doch ein bisschen unsicher. Deshalb stand ich nochmals auf. Na, warum wurde der Hund denn eingesperrt? Weil Frau Carossa mir durch Alfons bestellen ließ, ich sollte den Hund zur Nacht einsperren. Er hätte in den letzten zwei Nächten so laut gebellt und das störte sie im Schlaf. Das stimmt auch, der Hund war wie verrückt. Auch als ich am Stall vorbeigehörte, hörte ich noch kläffen und jaulen. Und da sah ich dann auch... Was sahen Sie? Ich sah einen Mann über den großen Rasenplatz am Haus laufen, direkt auf das hintere Parktor zu. Und das war gleich, nachdem ich den Schuss gehört hatte. Und Sie verfolgten ihn nicht? Ich hätte ihn ja doch nicht einholen können. Außerdem, das sagte ich ja schon, ich hatte Angst. Kannten Sie den Mann, den Sie gesehen haben wollen? Nein, Herr Kommissar. Naja, wir werden sehen. Sie warten hier bitte alle in der Vorhalle. Sie, Fräulein Carossa, und ja. Sie, Herr Professor, muss ich leider bitten, mir noch einmal ins Tatzimmer zu folgen. Ich brauche noch einige Auskünfte. Kommen Sie. Na, Roland, die Herren von der technischen Abteilung bald fertig? Hier sind alle Aufnahmen gemacht. Im Augenblick werden noch die angrenzenden Räume genauer untersucht. Und Sie, Helle? Wir fanden draußen Fußspuren. Sie führen von der Terrasse zum Rasen hin. Fingerabdrücke? Am Wandriss und auf dem Schreibtisch. Sind sichergestellt. Ach ja, Inspektor, nehmen Sie bitte auch gleich die Abdrücke der Hausbewohner. Sie sind in der Vorhalle versammelt. Was sagt der Polizeiarzt? Herzschuss. Der Tod ist auf der Stelle eingetreten. Was ist mit dem Wandtresor? Wäre nichts Besonderes, wenn uns Fräulein Carossa verraten könnte, wo das Geheimfach für den Familienschmuck ist, der in dem Verzeichnis an der Innenseite der Statue einzeln aufgeführt wird. Er ist nämlich nicht vorhanden. Aber ein Geheimfach existiert im Haus nicht. Der Familienschmuck wird im Banktresor aufbewahrt. Den Schlüssel zum Safe hat der Notar, mit dem meine Tante arbeitete. Name und Adresse des Notars? Dr. Neumüller in Karlsruhe, Sperlingsweg 7. Sperlingsweg 7, danke. Aber vielleicht haben Sie im Wandtresor eine größere Summe Geld gefunden. Geld? Ja, Bargeld. 5.000 Mark in 100-Markscheinen gebündelt. Nein, nichts dergleichen. Auch im Schreibtisch war kein Geld. Sind Sie sicher, dass diese 5.000 Mark vorhanden waren? Absolut sicher. Gestern Vormittag fuhr Tante Hedwig mit mir in die Stadt und zur Bank. Sie schloss die gebündelten Scheine, wie sie bekommen hatte, in den Wandtresor ein. Vor meinen Augen. Gleich, als wir am Nachmittag zu Hause waren. Von dem Geld ist keine Spur vorhanden. Na, wozu braucht Ihre Tante denn so viel Bargeld? Tante Hedwig sagte, als ich sie fragte, sie brauche das Bargeld für einen Besucher, für seltene Kunstschätze oder so etwas. Sie konnte manchmal recht merkwürdig sein, unsere gute Tante Hedwig. Ja, und dann machte sie noch eine Bemerkung, die ich nicht verstehen konnte. Es ist noch nicht aller Tage Abend, sagte sie und fügte dann hinzu, ihr werdet euch alle noch wundern. Etwas mysteriös. Den Namen des Besuchers, den sie erwartete, wissen Sie nicht? Nein. Meine Tante liebte Geheimniskrämereien und zog selten jemand von uns ins Vertrauen. Ja, Roland und Teller, dann wollen wir erst einmal wieder nach Karlsruhe zurückkommen. Ja. Wenn die technische Abteilung soweit ist, wird der Raum hier bis auf Weiteres versiegelt. Ich höre das, Tante Hedwig. Herr Kommissar, wie konnte das geschehen? Sie sind der Neffe des Hauses. Ja, verzeihen Sie, wenn ich mich nicht vorstellte. Ich bin Helmut Carossa. Sie waren gestern Abend nicht zu Hause. Ich hatte den ganzen Tag in Karlsruhe zu tun. Meine Cousine und meine Tante wussten, dass ich erst heute früh zurückkommen würde. Was hatten Sie in Karlsruhe zu tun? Ich sah mir die neuen Wagentypen an, die auf der Autoausstellung gezeigt werden. Wohnten Sie privat? Ich übernachtete im Excelsior. Hier ist die Hotelrechnung. Danke. Also, halten Sie sich bitte zu meiner Verfügung. Kommen Sie, Inspektor. Professor Niebelschütz aus Ettlingen wartet draußen, Kommissar. Ist gut, Repke. Soll reinkommen. Herr Professor, der Herr Kommissar lässt bitten. Bitte, Herr Professor. Guten Morgen, Herr Kommissar. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Inspektor. Morgen. Wir sind Ihnen dankbar dafür, dass Sie sich hier bemüht haben. Wir wollen es kurz machen, Herr Professor, so kurz wie möglich. Ich möchte nur von Ihnen, der Sie täglich im Hause Carossa aus- und eingingen, etwas über die familiären Verhältnisse dort erfahren. Vor allem interessiert mich das Testament von Frau Carossa. Aber gehen wir der Reihe nach vor. Tja, was soll ich Ihnen da erzählen? Ich war schon seit meiner Studienzeit in Heidelberg mit Paul Carossa, dem verstorbenen Gatten meiner Freundin Hedwig Carossa, befreundet. Das blieb so bis zu seinem Tode. Die Freundschaft hielt bis zum heutigen Tage. Dr. Neumüller, der Notar, mit dem Frau Carossa alle geldlichen Angelegenheiten zu besprechen pflegte, bei dem sie auch ihr Testament hinterlegt hatte, gibt die Auskunft, Christine und Helmut seien die Alleinerben des Vermögens und des Gutes Ingelholm. Das ist mir bekannt. Der Notar deutete an, es habe in letzter Zeit Unstimmigkeiten in der Familie gegeben, im Zusammenhang mit dem Testament. In Testamentsfragen gibt es leicht Unstimmigkeiten, wenn das zu erwartende Erbe geteilt werden soll, wie es hier der Fall ist. Nein, der Notar sprach davon, Frau Carossa habe ihr mitgeteilt, dass sie die Absicht hätte, ihr Testament vielleicht noch einmal zu revidieren, vielleicht sogar es umzustoßen. Ist Ihnen darüber etwas bekannt? Frau Carossa war eine sehr gutherzige Frau. Sie half gerne, wo sie nur konnte. Solcher Art karitative Regungen bestimmten sie hin und wieder dazu, Erwägungen über Möglichkeiten anzustellen, wie sie dem und jenem helfen könnte. Aber meistens begnügte sich Frau Carossa damit, auf ihr Privatvermögen zurückzugreifen, wenn sie Geldaufwendungen machte. Vor 14 Tagen allerdings erlebte ich eine Auseinandersetzung zwischen Helmut Carossa und seiner Tante. Ja? Er machte ihr den Vorwurf, sie sei zu gutherzig und ginge zu leichtfertig mit ihrem Gelde um. Frau Carossa äußerte daraufhin, sie werde sich überlegen, ob sie ihr Testament nicht doch noch umstoßen werde. Aber auch hier blieb es beim Alten. Das Testament blieb bestehen, wie es war. Wissen Sie etwas davon, dass Frau Carossa noch kurz vor ihrem Tod einen Scheck in beträchtlicher Höhe ausgeschrieben hat? Nein, das ist mir unbekannt. Der Scheck lautet auf 25.000 Mark. Und Bargeld? Ja, ich weiß auch nur von den 5.000 Mark, die sie auf der Bank abhob. Haben Sie Kenntnis davon, ob Frau Carossa jemand erwartete? Sie äußerte einmal die Absicht, alte Kunstschätze aufzukaufen. Sie wurden ihr von einem ausländischen Sammler angeboten. Ha. Wer hat Frau Carossa als Letzter gesehen? Das ist die Frage, die wir klären müssen. Ohne Zweifel erwartete Frau Carossa Besuch. Sie hat den Besucher selber hereingelassen. Aber wer war es? Und wo finden wir den Unbekannten? Ich kann dazu nichts sagen. Wir fanden das Scheckbuch von Frau Carossa an ihrem Schreibtisch. Gewissenhaft, wie Frau Carossa in Geldingen war, notierte sie fein säuberlich auf dem Quittungsabschnitt links einen Namen. Otto Schlönzel. Kennen Sie diesen Mann? Wissen Sie etwas über ihn? Nein. Warum hat Frau Carossa noch am Tage ihrer Mordung diesen Scheck in Höhe von 25.000 Mark ausgestellt? Selbst für eine reiche Frau ist eine solche Summe doch kein Pappenstiel. Ich weiß darüber nichts. Der Scheck ist verschwunden. Also muss ihn jemand bekommen haben. Aber wer? Dieser Otto Schlönzel? Und hat er auch die 5.000 Mark in bar zusätzlich erhalten? Ich kann wirklich nichts dazu sagen. Wir brauchen Anhaltspunkte, Beweise. Naja. Jedenfalls danken wir Ihnen für Ihre Bemühungen, Herr Professor. Wie erreichen Sie zu Hause? Jederzeit, Herr Kommissar. Vielen Dank. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kommissar. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier ist der Befund vom Labor. Nichts, was uns weiterbringt. Geben Sie mal her. Ohne Zweifel Raubmord, Herzschuss, nachfolgende Embolie. Der Tod muss auf der Stelle eingetreten sein. Das stellte der Polizeiarzt auch fest. Uhrzeit der Tat etwa 22 Uhr. Das erhärten alle Aussagen gleichlautend. Nun ja, und so weiter und so weiter. Die Hauptfrage bleibt, wo ist Otto Schlönzel? Er wird den Scheck einzulösen suchen und dann fassen wir zu. Und wenn der Scheck nicht eingelöst wird? Auf unseren Plakaten steht groß das Wort Raubmord. Wenn Schlönzel seinen Namen darunter entdeckt, seine Personalbeschreibung und sein Bild sieht, wird er kaum wagen, eine Bank aufzusuchen. Jedenfalls wird er sich noch viel Zeit damit lassen. Wenn er die 5.000 Mark hat, kann er allerdings längst über die Grenze sein. Na, immerhin wissen wir, dass wir es mit keinem unbeschriebenen Blatt zu tun haben. Er ist in einigen Fällen straffällig geworden, kein Kapitalverbrechen. Immerhin, es reicht. Inspektor, wir müssen uns Helmut Carossa noch einmal gründlich vornehmen. Ja, Kommissar. Ich lasse ihn holen. Kommissar Ambacher? Hier spricht Christine Carossa. Ja? Herr Kommissar, ich halte mich für verpflichtet, Ihnen von einer Entdeckung Mitteilung zu machen. Beim Sichten der Dokumente, der Papiere aus dem Nachlass und der Korrespondenz meiner Tante, da finde ich eben auch einen Stapel von Briefen, die für Sie von Interesse sein dürften. Briefe, die an Ihre Tante gerichtet waren? Ja, Herr Kommissar. Von wem sind die Briefe? Von einem gewissen Heinz unterschrieben. Heinz hieß aber auch der Bruder meines Vetters Helmut. Ach. Das war der Lieblingsneffe meiner Tante. Sie verwöhnte und verhätschelte ihn schon, als er noch ein Kind war. Aber Heinz starb, wie man uns erzählt, an einem tropischen Fieber irgendwo im Ausland. Also muss der Briefschreiber ein anderer Heinz sein? Nein, Herr Kommissar, es ist Heinz Carossa. Er lebt. Sein letzter Brief ist 5 Tage vor dem Tode meiner Tante geschrieben. Ein jämmerlicher Bettelbrief, in dem Heinz verspricht, ein neues Leben anzufangen. Tja, das ist allerdings interessant, Fräulein Carossa. Ich danke Ihnen. Selbstverständlich komme ich noch heute zu Ihnen nach Ingelholm. Danke, Herr Kommissar. Bitte behalten Sie diese Sache für sich, bis ich komme. Aber selbstverständlich, Herr Kommissar. Bis bald also. Auf Wiedersehen. Hier ist Herr Carossa, Kommissar. Herr Carossa? Ich kann mich nur immer wiederholen, Herr Kommissar. Ich sage es immer wieder, in der Mordnacht in Karlsruhe und erfuhr von der Tat erst, als ich zurückkam. Ich bin mit meinem eigenen Wagen gekommen. Wie wollen Sie das beweisen? Beweisen kann ich es nicht. Oder doch, ja. Ich war an einer Tankstelle, kurz vor Karlsruhe. Das Mädchen im Büro kennt mich und der Tankwart auch. Ich tanke da oft, wenn ich vorbeikomme. Nützt Ihnen leider wenig. Sie können trotzdem hier gewesen sein. Spätabends war es Ihnen möglich, nach Karlsruhe zurückzufahren und am nächsten Morgen wieder mit Ihrem Wagen hier zu sein. Aber etwas anderes. Warum ist das Verhältnis Ihrer Cousine zu Ihnen eigentlich so getrübt? Ich sollte Christine heiraten. Meine Tante wollte es durchaus. Sie hat es sich in den Kopf gesetzt und mich jahrelang damit gequält. Einmal wollte sie mich schon enterben. Jedenfalls drohte sie mir damit. Aber ich weigerte mich, Christine zur Frau zu nehmen. Das vergisst sie mir nie. Ich verstehe den Wunsch Ihrer verstorbenen Tante. Bei einer Eheschließung zwischen Ihnen beiden hätte das Gut nicht geteilt zu werden brauchen, wie es jetzt der Fall ist. Eine andere Frage. Sie hatten noch einen Bruder? Ja, er war ein Jahr älter als ich. Aber Heinz ist tot. Er starb an einem Fieber in den Tropen. Ich besinne mich nicht mehr auf ihn. Er kam nie in den Ferien nach Hause. Er lebte in einem Internat. Meine Eltern wollten nichts von ihm wissen. Sie hatten ihn enterbt. Nur sein Pflichtteil bekam er ausgezahlt damals. So erzählt uns Tante Hedwig. So. Ihr Bruder Heinz ist also tot? Seit vielen Jahren, ja. Ich danke Ihnen, Herr Carossa. Sie können gehen. Repke, begleiten Sie Herrn Carossa hinaus. Jawohl, Herr Kommissar. Roland, was würden Sie dazu sagen, wenn dieser Bruder von Helmut Carossa, Heinz Carossa, gar nicht gestorben, sondern noch am Leben wäre? Wie kommen Sie darauf, Kommissar? Christine Carossa hat es mir eben telefonisch mitgeteilt, dass er lebt. Er schreibt sogar Briefe. Und diese Briefe wollen wir beide uns jetzt mal näher ansehen. Herein. Na, was gibt es, Inspektor? Er ist in Frankfurt festgenommen worden. Otto Schnitzel. Donnerwetter. Die Kriminalpolizei Frankfurt gibt es eben telefonisch durch. Das Signalement trifft zu. Der Pass, den der Mann bei sich trägt, lautet auf den Namen Schlünzel. Unter diesem Namen hat der Mann die Straftaten begangen. Er leugnet aber natürlich, mit dem Mord das Geringste zu tun zu haben. Hatte er den bewussten Scheck bei sich? Nein, nur Bargeld. Gut 100 Mark. Ja, und die 5.000 in bar? Keine Spur davon. Was haben Sie mit den Kollegen in Frankfurt vereinbart? Man bringt uns diesen Schlünzel sofort her. Morgen früh spätestens kann das Verhör steigen. Wir sind Ihnen für Ihren Hinweis natürlich sehr dankbar, von Carossa. Diese Briefe an Ihre Tante sind für unsere Nachforschungen von unschätzbarem Wert. Wann kann Professor Liebelschütz hier sein? Er braucht eine knappe halbe Stunde. Also muss er jeden Augenblick kommen. Ihre Tante hatte also Professor Liebelschütz eingeweiht. Er wusste von diesen Briefen, die Heinz Carossa seiner Tante schrieb. Fast in jedem der Briefe lässt der Onkel Liebelschütz grüßen. Tja, aber warum schwieg der Professor? Wahrscheinlich hat Tante Hedwig ihm das Wort abgenommen, unbedingtes Stillschweigen zu wahren. Die Familie durfte doch nichts wissen. Sie durfte nicht wissen, dass Heinz Carossa noch lebte. Ist Ihnen bekannt, ob Ihr Vetter Heinz unter einem anderen Namen lebte? Davon weiß ich nichts, Herr Kommissar. Weiß Ihr Vetter Helmut etwas darüber? Kaum. In unserer Familie durfte der Name Heinz Carossa nicht genannt werden. Na, wir werden der Sache weiter nachgehen, Frau Carossa. Wer konnte ein Interesse daran haben, Tante Hedwig zu töten? Ich weiß es nicht. so viel ich auch darüber gröble. Ja, mit Mutmaßungen und Annahmen können wir leider nichts anfangen, Freund Carossa. Wir brauchen Beweise. Und wir tappen bis zu dieser Stunde noch ziemlich im Dunkeln. Denn eine Waffe ist ja nicht gefunden worden. Ach, das ist der Professor. Roland, bitten Sie ihn gleich zu uns herein. Jawohl. Frau Carossa, bitte sprechen Sie jetzt nur, wenn ich Sie etwas frage. Der Professor kann uns sicher wichtige Aufschlüsse für die Briefe und den Briefschreiber geben. Herr Professor. Herr Kommissar. Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie gleich gekommen sind. Wir brauchen noch eine Aussage von Ihnen. Bitte. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Herr Kommissar. Herr Professor, wir haben da einige Briefe gefunden, von deren Existenz Sie uns nichts gesagt haben. Sie wissen, welche Briefe ich meine. Gut. Ich weiß auch, warum Sie schweigen. Sie haben Frau Hedwig Carossa das Wort gegeben, stillschweigen zu wahren. Ich achte es, wenn Sie Ihr Wort nicht brechen wollten. Aber nun, nachdem wir die Briefe gefunden haben, dürfen, ja, müssen Sie reden. Es geht um ein Menschenleben, Herr Professor. Sie wussten, dass Heinz Carossa lebt? Ja. Er stand mit Frau Carossa heimlich in brieflicher Verbindung. Ja. Sie wollte ihm helfen, ein neues Leben anzufangen. Ja, sie hing sehr an ihrem Neffen. Ihm wollte sie auch die 5.000 Mark geben, die sie von der Bank abhob. Ja. Und den Scheck über 25.000. Nein, von einem Scheck ist mir nichts bekannt. Das sagte ich Ihnen schon in Karlsruhe, in Ihrem Büro. Hat Frau Carossa mit Ihnen darüber nicht gesprochen? Nein, nur von dem Bargeld. Frau Carossa wollte ihrem Neffen das Geld geben, sagen Sie, also persönlich aushändigen. Ja, Heinz rief sie an. Frau Carossa bestellte ihn für den nächsten Abend zu sich. Um 22 Uhr sollte er auf der Terrasse sein und klopfen. Sie wollte ihm aufmachen und ihm das Geld geben. Es sollte ihn keiner sehen und darum ließ Frau Carossa auch den Hund einsperren. Er hätte den Fremden verbellt und dadurch vielleicht verraten können. Sie waren Zeuge, dieses Telefongespräch? Ja. Der Einzige? Ja. Helmut kam zwar gleich nach dem Telefongespräch ins Zimmer, aber er kann kaum etwas von dem Inhalt mitbekommen haben. Er war jedenfalls ganz unbefangen und erzählte seiner Tante nur, dass er die Absicht hätte, am nächsten Tag nach Karlsruhe zu fahren, wegen eines neuen Wagens, den er sich ansehen wollte. Er stand schon lange mit einer Autofirma wegen des Ankaufs in Verbindung. Und Heinz Carossa kam zu der verabredeten Stunde? Das weiß ich nicht, Herr Kommissar. Über den Ablauf des Geschehens nach meinem Abschied von Frau Carossa weiß ich nicht mehr und weniger als Sie auch. Danke. Herr Professor, ich bitte Sie, sich morgen Vormittag um 10 Uhr bei uns in Karlsruhe zur Vernehmung zu melden. Und Sie auch, Frau Carossa. Sie gestatten, dass ich diese Briefe mitnehme? Ich schlafe in letzter Zeit schlecht und da bin ich für jede interessante Lektüre dankbar. Repke. Herr Inspektor? Der Kommissar bittet, die geladenen Zeugen hereinzurufen. Und bitten Sie auch den Kollegen aus Frankfurt, mit dem Inhaftierten zur Vernehmung zu kommen. Ja, Inspektor. Der Herr Kommissar bittet Sie zur Vernehmung. Kommen Sie herein. Ja. Bitte kommen Sie hier. Ja, rein, bitte. Hier, diese Tür, bitte. Bitte kommen Sie hier. Nehmen Sie Platz, meine Herrschaften. Die Herren aus Frankfurt, Inspektor. Bitte, meine Herren, treten Sie näher. Wachtmeister Repke, Stieler und Schulze bleiben an der Tür. Ja, Inspektor. Guten Morgen, meine Herrschaften. Es ist 10 Uhr. Wir beginnen mit der Vernehmung. Fräulein Christine Carossa. Hier. Herr Professor Nebelschütz. Ja, hier. Herr Helmut Carossa. Hier. Herr Otto Schlönzel. Hier. Die beiden Letztgenannten bitte ich auf diese Stühle von meinem Tisch. Danke. Sie heißen? Otto Schlünzel. Sie wohnen? Ich bin zurzeit auf Reisen, Herr Kommissar. Also polizeilich nicht gemeldet? Ich bin erst einige Tage unterwegs. Ihren Pass, bitte. Man nahm ihn mir ab. Die Herren aus Frankfurt da haben ihn in der Tasche. Ebenso mein Geld. Seien Sie so freundlich, meine Herren, und legen Sie alles, was Herrn Otto Schlünzels Eigentum ist, hier auf den Tisch. Ah, der Pass, das Geld. Eine Schusswaffe besitzen Sie nicht, Herr Schlönzel? Nein. Zunächst Ihr Pass. Sie sind in Zürich geboren? Ja, ich bin Schweizer Staatsbürger. Aber Sie haben doch einen Nansen-Pass. Also sind Sie staatenlos? Ich will die Schweizer Staatsbürgerschaft erwerben. Aha, das klingt schon anders. Herr Schlenzel, der Pass wurde ausgestellt von der Hafenbehörde in Lissabon. Ja, nach einer Schiffskatastrophe. Nach eigenen Angaben? Ja. Sie waren in der Fremdenlegion in Afrika und sind dann desertiert. Hielten Sie sich davor schon einmal in Deutschland auf? Ja. 1952 kamen Sie wieder nach Deutschland und wurden straffällig. Ein ganz hübsches Register Ihrer Straftaten. Herr Schlünzel. Ja. Und dann kam die Nacht auf Gut Ingelholm. Ich will ein anständiger Mensch werden und ein neues Leben anfangen, Herr Kommissar. Ja, das ist uns bekannt. Das haben Sie ja Frau Carossa auch schon versprochen. Ja, das habe ich. Und ich werde mein Wort halten. Frau Carossa war immer sehr gut zu mir. Sie hat Ihnen öfter mit Geld ausgeholfen? Immer, wenn ich in Not war, half sie mir. In der bewussten Nacht, in der Frau Carossa erschossen wurde, waren Sie auf Gut Ingelholm. Wusste Frau Carossa, dass Sie kommen würden? Ja, sie hatte mich auf 22 Uhr bestellt. Ich hatte vorher angerufen. Und sie öffnete Ihnen die Tür und Sie kamen von der Terrasse her ins Zimmer. Ja, sie erwartete mich. Das sagte ich schon. Frau Carossa stand hinter ihrem Schreibtisch. Sie hatte 5.000 Mark vor sich liegen. Die bot sie mir an. Ich lehnte das Bargeld aber ab. Ich wollte ja mehr. Frau Carossa hatte mir eine größere Summe versprochen. Ich wollte mir eine neue Existenz gründen in einer anderen Stadt. Und dazu wollte sie mir verhelfen. Sie überlegte nur kurz. Dann schrieb sie einen Scheck für mich aus über 25.000 Mark. Sie händigte Ihnen den Scheck aus und gab Ihnen auch das Geld? Nein, nur den Scheck nahm ich an mich. Die 5.000 Mark blieben auf dem Tisch liegen. Ich bedankte mich und ging. Als ich auf der Terrasse war, glaubte ich, jemand hinter dem Gebüsch zu sehen, der sich duckte, als ich heraustrat. Aber ich kann mich auch getäuscht haben, denn es war sehr windig und die Zweige bewegten sich. Ich bekam es mit der Angst. Ich lief so schnell ich konnte dem Parktor zu, durch das ich gekommen war. Da fiel ein Schuss. Ich dachte, der Schuss hätte mir gegolten. Ich stürzte weg und zur Bahnstation. Ich kriegte gerade noch den letzten Zug zu fassen. 22.29 Uhr. Und wo ist der Scheck? Ich habe ihn zerrissen, als ich das Plakat sah, mit meinem Bild und meinem Namen. Mir hätte doch niemand geglaubt. Allerdings, was Sie uns da erzählen, klingt doch nicht sehr glaubwürdig, Herr Schlünzel. Ich schwöre es Ihnen, Herr Kommissar, es ist so, wie ich es sage. Warum sollte ich Sie töten? Sie war doch meine Wohltäterin. Ich hatte den Scheck hier in der Tasche. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Was sagten Sie da eben? Tante Hedwig? Sie waren also mit Frau Carossa verwandt? Nein, Ich nannte sie nur Tante Hedwig. Herr Helmut Carossa, nun zu Ihnen. Waren Sie im Besitz eines Revolvers? Natürlich existieren auf einem Gut wie Ingelholm einige Schusswaffen. Die Waffenscheine der Besitzer sagen Näheres darüber aus. Wir haben eine Waffe gefunden, die Ihre Fingerabdrücke aufweist. Ein Schuss fehlt im Magazin. Dasselbe Kaliber hatte auch die Waffe, mit der Frau Carossa niedergeschossen worden ist. Dazu kann ich nichts sagen. Und diese gebündelten Banknoten sind genau 5.000 Mark. Was habe ich damit zu tun? Einiges, Herr Carossa. Wir fanden Geld und Waffe in Ihrem Wagen. Nein, nicht in dem Wagen, in dem Sie nach Gut Ingelholm zurückkamen am nächsten Morgen, keineswegs, sondern in Ihrem neuen Wagen, den Sie am gleichen Tag in Karlsruhe kauften. Ihre Freunde von der Tankstelle erzählten uns, dass Sie in einem funkelnagelneuen Wagen zum Tanken vorgefahren wären. Da forschten wir nach und fanden Ihren Wagen mit Inhalt. Wo? In der Garage des Autogeschäftes. Sie hatten ja nur eine Probefahrt gemacht, nicht wahr? Sie wollten den Wagen gleich wieder abholen, noch am selben Tag. Deshalb kam der Autoverkäufer nicht auf die Idee, den Wagen zu untersuchen. Sie hatten ihn ja auch schon bezahlt, Ihren neuen Wagen. Aber dann ging alles zu schnell. Die Vernehmung, Verhöre, die Zeit, die Sie bei uns verbringen mussten, Sie kamen nicht dazu, die Indizien zu beseitigen. Und sie einfach wegzuwerfen, das war Ihnen zu riskant. Das ist ja alles Unsinn. Welchen Grund sollte ich wohl gehabt haben, meine Tante zu erschießen? Sie hatten schon einen Grund, Herr Carossa. Sie wussten, dass jemand aufgetaucht war, der Ihr Erbe gefährden konnte. Jemand, den Ihre Tante sehr liebte. Sie wussten, dass sie zu seinen Gunsten ihr Testament ändern wollte. Und da fassten Sie einen teuflischen Plan. Sie hörten ein Telefongespräch mit an, das Ihnen verriet, wann dieser jemand zu Ihrer Tante kommen würde, um sich Geld abzuholen. Sie wollten sich ein Alibi verschaffen und fuhren nach Karlsruhe. Sie waren aber pünktlich zur verabredeten Zeit zur Stelle, um 22 Uhr, und lauerten draußen, bis der andere gegangen war. Dann drangen sie, bevor Ihre Tante wieder abschließen konnte, ins Zimmer ein und schossen. Sie mussten ihrer Sache völlig sicher sein, zumal sie die 5000 Mark mitnahmen. Der andere musste für den Täter gehalten werden. Raubmord. Aber mit einer Kleinigkeit haben sie nicht gerechnet. Mit dem Scheck. Der hat sie verraten. Wir wissen, wer der andere ist. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Ihr richtiger Name ist Heinz Carossa und Sie sind der Bruder des Mörders Helmut Carossa. Es hat keinen Zweck mehr, Herr Helmut Carossa. Die Indizienkette ist geschlossen. Handschellen! Kurz schließen. Helmut Carossa, ich verhafte Sie wegen Mordes an Ihrer Tante Hedwig Carossa. Abführen. Vom Norddeutschen Rundfunk hörten Sie in unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter die Folge Schuss in der Nacht von Maria Lamball. Es spielten Kommissar Ambacher Peter Moosbacher, sein Assistent Roland Horst Richter, sein Assistent Heller Willi Witte, Christine Carossa Antje Meestern, Professor Niebelschütz Erwin Linder, der Diener Alfons Philipp von Zeska, Helmut Carossa Richard Laufen, Otto Schlünzel Ulrich Matschos, der Gärtner Ebner, Joachim Wolf und andere. Die Regie hatte S.O. Wagner und diese 105. Folge von Die Jagd nach dem Täter lief erstmals am 1. Juli 1962 im NDR. Der Norddeutsche Rundfunk hatte sich zu Wort gemeldet. Und damit kommen wir noch einmal zu Peter Moosbacher. Ich möchte Sie kurz einiges fragen. Kommissar Ambacher hat den Fall Schlünzel gelöst und ich bin Fan von Peter Moosbachers Performance. Sie heißen? Otto Schlünzel. Aha, das klingt schon anders. Und diesen herrlichen Dialogen. Das ist ja alles Unsinn. Ja, das ist uns bekannt. Peter Moosbachers Radio-Vergangenheit begann im NWDR, ich hatte es schon gesagt. Ganz andere Töne schlug er dort in den frühen literarischen Hörspielen an. Ich bin Seemann. Etwa hier, 1956. Ich hab gedacht, Sie würden mich nach was ganz anderem fragen. Nach meinen Papieren. Ich habe nämlich keine. Das Totenschiff ist einer der bekanntesten deutschen Hörspielklassiker. Mehrere Versionen gab es. Peter Moosbacher ist hier der verlorene Seemann Bill, der keine Ausweise mehr hat. Kein Mensch gibt mir welche. Wissen Sie, was Sie mir gesagt haben? Es gäbe mich gar nicht. Die wollen nicht mal glauben, dass ich geboren bin. Das Totenschiff nach einer Buchvorlage von 1925. Eine Abenteuergeschichte, heute aktueller denn je. Peter Moosbacher spielte diesen Bill gleich zweimal. Schon 1946, also 10 Jahre vorher, gab es eine erste Hörspielfassung dieses Stoffes, auch schon aus dem NWDR. So, nun habe ich noch ein paar skurrile Kinotrailer für Sie. Wir springen ins Jahr 1958. Achtung! Ein atemraubender Film voller Geheimnisse. Romarei, das Mädchen mit den grünen Augen. In interessanten Rollen Kurt Meisel, Werner Peters, Peter Moosbacher. Im bundesdeutschen Nachkriegskino hatte Peter Moosbacher nicht immer Glück. Interessant war Romarei, das Mädchen mit den grünen Augen, leider nicht. Moosbacher spielte vorher in Das doppelte Lottchen, in Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein und in Liane, das Mädchen aus dem Urwald, ein kleiner Skandalfilm der 50er Jahre. Und es war der inoffizielle Vorgänger von Romarei, das Mädchen mit den grünen Augen. Und außerdem spielte Moosbacher in einem Film namens Es geht nicht ohne Gisela. Und das ist natürlich richtig. Gisela. Ja, pardon. Peter Moosbacher sah man oft in Nebenrollen, als Schurken. In Freddy Tiere Sensationen etwa setzte er den Zirkusartisten Freddy Quinn unter Druck. Und im Edgar-Wallace-Film Im Banne des Unheimlichen den Inspektor Higgins, also Joachim Fuchsberger. Hoppla, jetzt kommt Eddie. Ein Feuerwerk der guten Laune erleben Sie bei diesem neuen Kurt-Ulrich-Film im Gloria-Verleih. Auch in Komödien spielte er mit, hier etwa in Hoppla, jetzt kommt Eddie. Und damit war Eddie Constantine gemeint, ein amerikanischer Schauspieler, der immer wieder schlagkräftige Agenten spielte und dabei Lieder sang. Dieser Film des Berliner Produzenten Kurt Ulrich sollte Eddie in Deutschland bekannt machen. Mit der bezaubernden Maria Sebald und Günther Lüders. Zwei recht merkwürdige Ehrenmänner sind Peter Moosbacher und Bum Krüger. Und natürlich war Moosbacher wieder ein Fiesling von der Stange. Ich glaube ja, dass der Mann, der diese Klamotte hier vorstellt, der Berliner Kabarettist Achim Striezel ist. Ich weiß es nicht, aber in jedem Fall macht er sehr viel gute Laune. Hören Sie mal. Ein toller Scherz, ein Film mit Herz, ein Film wie Sekt, der jedem schmeckt. Hoppla, jetzt kommt Eddie. Das geht nicht besser. Peter Mosbacher wurde Ende der 60er Jahre wie viele Stars seiner Generation vom deutschen Kino fallen gelassen. Doch auch im Fernsehen war Mosbacher ganz selten zu sehen. Einen späten Hit landete er 1971. Das ist Mr. Ellis. Ah. Darf ich Sie mit Dr. Hall bekannt machen? Hallo. Hallo. Ein Fernsehkrimi-Dreiteiler aus dem WDR. Peter Mosbacher als Dr. Hall. Dr. Hall hat mir gerade das Leben gerettet. Tut's noch sehr weh? Nur wenn ich lache. Hardy Krüger spielte hier die Hauptrolle, den verdeckten Ermittler Jim Ellis. Die Serie war ein Straßenfeger und sie hieß Das Messer. Es begann mit einem Mord. Mildred Beatty, Mitarbeiterin des Secret Service in Hongkong. Wer hat sie umgebracht? Und wem war sie auf der Spur? Hotel Ivanhoe. Hier hat die Ermordete die letzten Tage ihres Lebens verbracht. Ist sie hier auch ihrem Mörder begegnet? An der Musik dieses Fernsehspiels erkennt man die 70er. Der Generationenwechsel war spürbar. In Das Messer sah man Kinohelden der 50er. Hardy Krüger, Charles Renier, Sonja Ziemann, René Deltgen und eben Peter Mosbacher. Doch die Krautrock-Klänge und die Wackelkamera machten die gemütliche Geschichte fast zu einem Experimentalfilm. Dr. Hall, ein Gast, Arzt aus Liverpool, Golfspieler. Mosbacher legte seinen Dr. Hall besonders undurchsichtig an. Mal freundlich schmierig, dann wieder streng verschlossen. Ah, Inspektor, gut, dass ich komme. Und den Inspektor der Geschichte spielte Heinz Schubert. Dr. Hall? Ja? Ich fürchte, Sie schon mir nur doch eine Erklärung. Ja, die haben Sie doch bereits. Ich habe im Moment frische Luft geschnappt. Das ist alles, den Rest kennen Sie ja. Was würden Sie als einen Moment bezeichnen? Oh, 2-3 Minuten, nicht länger. Ja? Erkennen Sie das? Man hört noch das Rattern der Kamera im Hintergrund. Alle drei Teile lang. Mrs. Corby. Du lieber Himmel, Sie werden jetzt doch nicht auch noch Mrs. Corby verdächtigen wollen. Hier ist ein Mord passiert, verdammt nochmal. Der dritte in kurzer Zeit. Harte Schnitte und heiße Zwischenmusik der deutschen Rockband Can. Der Song wurde ein Hit damals. Eine neue Fernsehzeit war angebrochen. Das Messer sollte so real wirken, dass man, anders als üblich, nicht mehr im Studio, sondern an Originalschauplätzen drehte und nur in wenigen Einstellungen. Die Vorlage hatte der englische Autor Francis Durbridge geschrieben. Der war seit den 50ern ein Meister der Krimi-Miniserie. Der WDR drehte damals den jeweils neuesten BBC-Durbridge-Fernsehthriller einfach auf Deutsch nach. Das Messer aber basierte eigentlich auf einer Tim Fraser-Geschichte, die Durbridge schon in den 60ern erdacht hatte. Doch aus Tim Fraser wurde hier Hardy Krügers Figur Jim Ellis und aus dem heimeligen Landkrimi ein Reißer in Tatort-Ästhetik der frühen 70er Jahre. Für Peter Mosbacher war dieser Dr. Hall in Das Messer nicht die einzige Rolle, die er in einer Durbridge-Serie spielte. Achtung! Ah, Mr. Temple, verzeihen Sie vielmals, dass ich Sie warten lassen musste. Wir sind wieder im Hörspiel. Natürlich in der ewigen Paul-Temple-Radioserie des WDR. Die war ein Publikumsmagnet. Der Hobby-Ermittler Temple gerät in einen Kriminalfall und an jede Menge Verdachtspersonen. Hier Paul Klinger und Peter Mosbacher. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Aber nicht etwa für eine Zeitung. Das ist nicht ein Interview, hoffe ich. Nein, nein, nein, nichts dergleichen. Na dann bitte mit dem größten Vergnügen. Eine angenehme Abwechslung. Sonst stelle ich immer die Fragen. Ja. Jeder Radiokrimi, der damals auf sich hielt, hatte einen Verdächtigen mit leichtem Akzent. Peter Mosbacher heißt hier Dr. Kohima und ist wieder einmal charmant und aalglatt zugleich. Also, womit kann ich behilflich sein? Fahren Sie einen Wagen, Dr. Kohima. Ob ich einen Wagen fahre? Ja, natürlich. Was für ein Fabrikat? Eine Milford, 6 Zylinder. Farbe? Schwarz. Nummer? DVC 629. Aha. Aber warum fragen Sie das? 8 Hörspielfolgen lang sucht Paul Temple einen geheimnisvollen Mr. Alex. Ein Deckname natürlich. Die Indizien kreisen Dr. Kohima, also Peter Mosbacher, ein. Zunächst verursacht sein Auto einen Unfall und ein paar Folgen später sucht er seinen Kugelschreiber. Haben Sie vielleicht kürzlich einen Silberstift mit Ihren Initialen verloren? Ja, ganz richtig. Erinnern Sie sich nicht, Mr. Temple? Sie waren gerade da, als ich Mrs. Trevelyan fragte. Ja, doch, ich erinnere mich. Aber ich bin doch wohl zu Scotland Yard und nicht zum Fundbüro gebeten worden. Wir haben ihn neben der Leiche von James Barton gefunden. Oh, jetzt verstehe ich Ihre Wissbegier. Ja, der Doktor gerät ins Abseits. Ist er der mysteriöse Alex? Hat er seinen Stift nach einem Mord verloren oder wurde er hereingelegt? Ist das Ihr Stift, Dr. Kohlmann? Der da? Nein. Was, nicht? Nein, das ist nicht mein Stift. Ja, das sind aber doch Ihre Initialen. Richtig, aber es ist nicht mein Stift, Mr. Temple. Paul Temple und der Fall Alex nach Francis Durbridge von 1967. Ein super Hörspiel mit Top-Besetzung. Es sprachen Paul Klinger, Margot Leonhardt, Peter Musbacher, Gerd Baltus, Marianne Kielau, Herbert Stass, Ernst H. Hilbig und Franz Josef Steffens. Peter Musbacher spielte übrigens ganz selten in Radiokrimis mit. Unser Die Jagd nach dem Täter-Hörspiel Schuss in der Nacht ist der älteste erhaltene Krimi mit Musbacher. Anfang der 60er spielte er in zwei Kriminalstücken des RIAS mit, dann kam schon Paul Temple und ein letzter schließlich 1971. Hören Sie nun mit Peter Musbacher, Klaus Löwitsch und Werner Kreindl in den Hauptrollen die turbulente Geschichte eines Banküberfalls. Räuber und Gendarm. Ein Hörspiel aus dem Stuttgarter Krimi-Studio 13, erkennbar an der Starbesetzung. Peter Musbacher und Klaus Löwitsch trafen sich im gleichen Jahr in der Fernsehserie Das Messer, von der wir eben sprachen. In Räuber und Gendarm klingen sie so. Nett, dass Sie sich doch noch sehen lassen bei uns. Hat man Ihnen ausgerichtet? Ich wollte gerade zu Ihnen. Ich warte schon seit einer Viertelstunde. War der Fensterputzer gestern da? Ja. Er hat wieder das Oberlicht vergessen. Ich hatte Sie extra gebeten, sich darum zu kümmern. Tut mir leid, Sir, aber gestern war hier sehr viel Betrieb. Das heißt also, wir haben ihn für eine Arbeit bezahlt, die er nicht geleistet hat. Ich hoffe nur, wir achten auf das Geld unserer Kunden besser als auf unser eigenes. Ich will das erledigt sehen, und zwar heute noch. Peter Musbacher spielt hier einen furchtbar pedantischen Kleinstadtbankdirektor, der seine Angestellten nervt. Einer davon, der Hausmeister, wird von dem Schauspieler Robert Rathke gespielt. Und das ist eine meiner Lieblingsstimmen. Achtung! Ah, Albert. Sie haben mich rufen lassen, Mr. Robbins? Ja, das Oberlicht über dem Haupteingang ist verdreckt, Albert. Bitte säubern Sie es. Ich werde so leicht schwindelig, Sir. Dann schauen Sie eben nicht nach unten. Oberlicht putzen ist doch nicht mein Job, verdammt nochmal. Ich möchte nur wissen... Ein richtiger Sauertopf. Und eben weil sich Bankdirektor Musbacher so in die Oberlichtsache verbeißt, merkt er nicht, dass seine Filiale offenbar überfallen wird. Klaus Löwitsch will ihn zur Vernunft bringen. Mr. Robbins, sollten wir nicht doch lieber die Polizei holen? Damit sie sich in der Zentrale totlachen über uns? Nein, Chatteris, vielen Dank. Doch der Bankdirektor erhält die sprichwörtliche Quittung. Großer Gott, was heute alles schief geht. Räuber und Gendarm war eines der letzten Hörspiele mit Peter Musbacher. Und es ist erstaunlich. Musbacher wirkte in Spielfilmen mit, von denen die meisten in Vergessenheit geraten sind. Er erwischte weder die Krimiwelle im Kino der frühen 60er Jahre, noch die Krimiwelle im Fernsehen der frühen 70er Jahre. Seine vielen Hörspielaufnahmen der späten 40er aus dem NWDR sind größtenteils verschollen. Die wenigen Radiokrimis habe ich Ihnen alle genannt. Doch wann immer ich mal mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Hörspielverantwortlichen, mit Leuten sprechen konnte, die mit Musbacher zusammengearbeitet hatten, waren sich alle einig. Der Musbacher, das war ein feiner Kerl und der war überall dabei. Sicher, das ist natürlich nur eine Momentaufnahme meinerseits, nicht repräsentativ. Hier noch einmal Peter Musbacher und Ulrich Matschos aus unserem Schuss in der Nacht-Krimi. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Ich übrigens habe jetzt schon vergessen, wer Otto Schlünzel war. Als ich Schuss in der Nacht nämlich zum ersten Mal hörte, hatte ich ein ganz anderes Problem. Als Tante Hedwig genannt wurde, war ich völlig abgelenkt und meine Gedanken wanderten zu einer anderen Tante Hedwig, der man ein Lied gewidmet hatte. Wenn du denkst, es geht nicht, geht nicht, geht nicht, geh zu Tante Hedwig, Hedwig, Hedwig. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten und sagt dir ganz klipp und klar, was noch kommt und was schon war. Also geh zu Tante Hedwig. Heinz Erhardt, Tante Hedwig. Ja, und welches Lied hat die tapfere Jazzkapelle direkt danach gespielt? Ich glaube das hier. Das war eine weitere Ausgabe von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast, mit allerlei Nonsens aus den Funkhäusern und aus Opas Plattenschrank. Aber jetzt reicht es. Wir sprachen eben über Das Totenschiff, das Hörspiel mit Peter Musbacher. Hier nebenan in der ARD-Audiothek steht dieser Rundfunkklassiker komplett. 65 Minuten lang in der NDR-Aufnahme von 1956. Und neben Musbacher sind Heinz Klevenow, Josef Dahmen, Heinz Reinke und Helmut Peine dabei.